Verstehen nicht, dass ihr und heute Unbekanntes wird verboten. Wäscht die Heuchler, Sünden frei. Sturlaute schreiend geifern sie. Der kleine Geist sich überschlagend. Killerspiele, Medienwahn. Alle wollen nochmal ran. Er läuft amok, sie laufen amok. Fernsehschirm, verzerrter Spiegel, falsches Bild und Rechtsstaatsidiotie. Vage Lösungen kosten viel, Komplexität ist nicht gefragt. Es wird geblasen, Halali, zur digitalen Hexenjagd. Er läuft